öffentlicher Münzfernsprecher Blau, super billig, ab 5 Cent telefonieren in Vierfachausführung, Reichenberger Straße, Ecke Cottbusser Tor. Es sieht hier so aus, als wenn in unmittelbarer Nähe der Drogenstützpunkt, der Dealer, anzusiedeln wäre. Ansonsten gehört zu meiner derzeitigen Ausrüstung eine Meltem Gazos Ahududu Aromali Gasli Icecek Flasche, wahrscheinlich eine Art türkische Brause, sowie ein unentzifferbares Tag oder Graffiti eines unbekannten Künstlers, sowie ein orientalisch anmutender Drogendealer in einer weißen Jeans mit, vorne würden sagen, Knackarsch. Ansonsten hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.